Deutschlandfunk. Hörspiel. In unserer großen Romantikreihe Wirklichkeit unmöglich machen, ein romantisches Projekt, hören Sie heute eine bizarre Geschichte aus der Dresdner Philistenwelt. Ein Märchen aus der neuen Zeit, wie E.T.A. Hoffmann seine Geschichte nannte, die wir Ihnen als Hörspiel vorstellen. Der Komponist und Erzähler E.T.A. Hoffmann war 38 Jahre alt, als seine fantastische Geschichte vom goldenen Topf erschien, die ihn bei seinen Zeitgenossen zur literarischen Berühmtheit machte. Das Märchen entstand, während die napoleonischen Kriege durch Deutschland tobten, deren Augenzeuge der damalige Dresdner Kapellmeister war. E.T.A. Hoffmanns Goldener Topf, ein romantisches Fantasiestück von Heinz von Kramer. Herr Anselmus! Herr Anselmus! Allerlei Fersengeld. Wo rennen Sie denn um tausend Himmels willen hin in solcher Hast? Wer doch kennt, der junge Mensch? Am Himmelfahrtstage! Nachmittags um 3 Uhr! Durch Schwarze Tor zu Dresden! Es wird ein schlechtes Ende nehmen. Ja, muss mir der Kerl denn geradezu in meine Körbe laufen? Alles hin, alles hin! Weg, weg da! Wollt ihr wohl? Ach, was hat der Mensch hat meinen Tisch zugerichtet? Kann er nicht um sich sehen? Unsere ganzen Kuchen und Branntweintische sind ja in Gefahr! Er, Lumpenkerl! Er, tu nicht gut! Oh, er, Hans, guck in die Luft! Ich bin nur ein armer Student. Da, mein magerer Geldbeutel. Her damit. Für den Schaden. Na, wird's bald. Her, her. Da im Rock bist du nun und da bleibst du. Lass mich durch. Ja! Renne! So lass mich doch durch. Du, Satanskind! Ins Kristall! Bald dein Fall! Ins Kristall! Über das verdammte Ei. Das linksche Bad. All die festlich gekleideten Menschen. Das Gewühl der lustigen Gäste. Jetzt eine halbe Portion Kaffee mit Rum und eine Bouteille Doppelbier. Oh, einmal so recht schlampampen. Und der Anblick der geputzten Mädchen. Aber wie kann ich denn an der Glückseligkeit des linkschen Paradieses teilnehmen, wo mich der fatale Tritt in den Äpfelkorb um alles gebracht, was ich bei mir getragen? Weiter, weiter. Wohin? Der Weg an der Elbe, der gerade ganz einsam ist. Ja, das wird noch am besten sein. Da kann ich wenigstens keinen Schaden mehr stiften. Zur Elbe also. Zur Elbe. Manch Zauberei und Blendwerk der Liebe. Goldgelben Wellen, du schöner Elbstrom, dicht vor mir. Und dahinter das herrliche Dresden, das kühn und stolz seine lichten Türme empor in den duftigen Himmelsgrund streckt, der sich hinabsenkt auf die blumigen Wiesen und frisch grünenden Wälder. Und aus tiefer Dämmerung geben die zackichten Gebirge Kunde vom fernen Böhmerland. Und da ist ja auch ein freundliches Rasenplätzchen. Unter einem Holunderbaum, der aus der Mauer hervorgesprost. Da will ich mich setzen und mir eine Pfeife stopfen von dem Sanitätsknaster, den mir mein Freund, der Konrektor Paulmann, geschenkt. Zwischen Zweigen, zwischen schwellenden Blüten, schlingen wir, Schwesterlein, schwinge dich im Schiffen, schneller rauf, herab, Abendsonne schießt Strahlen, raschelt der Tau, Blüten singen, rühren wir zu, singen wir mit Blüten und Zweigen, Sterne bald glänzen, müssen herab, zwischen Eilen, schwingen wir uns, Schwesterlein, schlingen, schwingen. Was denn? Ach, das ist denn doch nur der Abendwind, der heute mit ordentlich verständlichen Worten flüstert. Glänzende Schlänglein, die sich um die Zweige gewickelt haben und die Köpfchen der Abendsonne entgegenstrecken. Und wie sie sich so schnell rühren, ganz als streue der Holunderbusch tausend funkelnde Smaragde durch seine dunklen Blätter. Nun, das wird die Abendsonne sein, die so in dem Holunderbusch spielt. Schwesterlein, Schwesterlein, schwinge dich im Schimmer. Schnell, schnell herauf, herab. Doch da streckt ja die eine der Schlangen ihr Köpfchen nach mir herab. Zischelt der Atem, raschelt der Tau. Durch alle Glieder fährt es wie ein elektrischer Schlag. Hören wie Zünglein. Das Innerste erbebt. Und ein paar herrliche dunkelblaue Augen blicken mich an mit unaussprechlicher Sehnsucht. Müssen. Zwischendurch, zwischen ein. Welch nie gekanntes Gefühl höchster Seligkeit und tiefsten Schmerzes. Welch heißes Verlangen, das schier die Brust zersprengt. Und die funkelnden Smaragde fallen auf mich herab und umspannen mich in tausend Flämmchen, um mich herflackernd und spielend mit schimmernden Goldfaden. Ich bin der Holunderbusch. Du lagst in meinem Schatten. Mein Duft umfloss dich. Aber du verstandest mich nicht. Der Duft ist meine Sprache. Wenn ihn die Liebe entzündet, ich bin der Abendwind. Ich umspielte deine Schläfe, aber du verstandest mich nicht. Der Hauch ist meine Sprache. Wenn ihn die Liebe entzündet. Ich bin der Schein der Sonnenstrahlen, die durch das Gewölk brechen. Ich umgoss dich mit glühendem Gold, aber du verstandest mich nicht. Glut ist meine Sprache, wenn sie die Liebe entzündet. Und immer inniger und inniger versunken in den Blick des herrlichen Augenpaars wird heißer die Sehnsucht, glühender das Verlangen. Da regt und bewegt sich alles, wie zum frohen Leben erwacht. Hi. alles verstummt. Und blinkend durchs Gras schlüpfen die drei Schlangen schimmernd nach dem Strome. Und über den Wogen, wo sie verschwunden, knistert ein grünes Feuer empor, das in schiefer Richtung nach der Stadt zu leuchtend verdampft. Eine Prise Wirklichkeit. Der Herr ist wohl nicht recht bei Troste. Oh, nur noch einmal blinket und leuchtet, ihr lieblichen goldenen Schlänglein. Nur noch einmal lasst eure Glockenstimmchen hören. Nur noch einmal blicket mich an, ihr holdseligen blauen Augen. Nur noch einmal! Ich muss ja sonst vergehen in Schmerz und heißer Sehnsucht. Oh, Holunderbusch! Oh, Holunderbusch! Lamentiert der Herr nicht so schrecklich in der Finsternis? Und vexier er nicht die Leute, wenn ihm sonst nichts fehlt, als dass er zu viel ins Gläschen geguckt? Geh er fein ordentlich zu Hause und leg er sich aufs Ohr. Fort. Nun, nur fort. Nun, lass es der Herr nur gut sein. So was geschieht dem Besten. Und am lieben Himmelfahrtstage kann man wohl in der Freude seines Herzens ein Schlückchen über den Durst tun. Das passiert auch wohl einem Manne Gottes. Der Herr ist ja doch wohl ein Kandidat. Aber wenn es der Herr erlaubt, stopf ich mir ein Pfeifchen von seinem Tabak, den er da hat fallen lassen. Meiner ist mir droben ausgegangen. Ihr Tabaksbeute! Fort! Nur fort! Herr Anselmus! Fort! Herr Anselmus! Wo rennen Sie denn um tausend Himmels willen hin in solcher Hast? Herr Anselmus, so kommen Sie doch. Wir warten hier am Wasser. Die Überfahrt, bei welcher sich Wirklichkeit und Zauber vermengen. Ach, der Herr Konrektor Paulmann. Kommen Sie, Herr Studiosus. Steigen Sie zu uns ins Boot. Wir setzen über den Fluss. Oh, recht gern. Recht gern. So werde ich wohl dem bösen Verhängnis entrinnen, das heute über mir zu walten scheint. Aber Fränzchen. Psch. Vater! Das Feuerwerk! Das Feuerwerk! Ah ja, Veronika, mein Kind. Drüben am jenseitigen Ufer. Bei dem Antonschen Garten. Oh! Wie die Raketen hoch in den Lüften zu leuchtenden Sternen zerspringen. Tausend Strahlen und Flammen um sich sprühen. Ach, seid ihr es denn wieder, ihr goldenen Schlänglein? Singt nur, singt! In eurem Gesange erscheinen ja wieder die holden, lieblichen, dunkelblauen Augen. Ach, seid ihr denn unter den Fluten? Ist der Herr des Teufels! Gleich setzt er sich wieder! Das Boot schlägt noch um! Dergleichen Anfälle? Und also, nun ja, wie ist Ihnen, Herr Anselmus? Ach, aber es war ja wohl nur der Widerschein des Feuerwerks. Anselmus, siehst du nicht, wie wir stets vor dir herziehen? Schwesterlein, blick dich wohl wieder an. Glaube an uns. Glaube an uns. Und doch ist mir, als sehe ich im Widerschein drei grünglühende Streifen. Wie ist Ihnen, Herr Anselmus? Ach, lieber Herr Konrektor, wenn Sie wüssten, was ich eben unter dem Holunderbaum bei der linkschen Gartenmauer ganz wachend mit offenen Augen für ganz besondere Dinge geträumt habe. Ach, Sie würden es mir gar nicht verdenken, dass ich so gleichsam abwesend. Ei, ei, Herr Anselmus. Ich habe Sie immer für einen soliden jungen Mann gehalten. Aber träumen? Mit hellen, offenen Augen träumen? Und dann mit einem Mal ins Wasser springen wollen? Das, verzeihen Sie mir, können nur Wahnwitzige oder Narren. Aber lieber Vater, es muss dem Herrn Anselmus doch was Besonderes begegnet sein. Und er glaubt vielleicht nur, dass er gewacht habe. Unerachtet er unter dem Holunderbaum wirklich geschlafen und ihm allerlei närrisches Zeug vorgekommen, was ihm noch in Gedanken liegt. Und, teuerste Mademoiselle, werter Konrektor, sollte man denn nicht auch wachend in einem gewissen träumerischen Zustand versinken können? So ist mir in der Tat selbst einmal nachmittags beim Kaffee in einem solchen Hinbrüten, dem eigentlichen Moment körperlicher und geistiger Verdauung, die Lage eines verlorenen Aktenstücks wie durch Inspiration eingefallen. Und nur noch gestern tanzte auf gleiche Weise eine herrliche, große, lateinische Frakturschrift vor meinen hellen, offenen Augen umher. Ach, geehrtester Registrator Herbrand, Sie haben immer solch einen Hang zu den Poetizis gehabt. Und da verfällt man leicht in das Fantastische und Romanhafte. Dass ich das noch nie bemerkt, wie recht schöne, dunkelblaue Augen die Veronika hat. Ja, ich sehe es zum ersten Mal. Unerachtet ist ziemlich finster geworden. Ei, wollten Sie nicht, geehrter Registrator, dem guten Herrn Anselmus selbst, nun, wovon wir vorhin sprachen? Mit tausend Freuden. Es ist hier im Orte ein alter, wunderlicher, merkwürdiger Mann. Man sagt, er treibe allerlei geheime Wissenschaften. Ich halte ihn eher für einen forschenden Antiquar, auch wohl nebenher für einen experimentierenden Chemiker. Ich meine niemand anderen als unseren geheimen Archivarius Lindhorst. Er lebt, wie Sie wissen, einsam in seinem entlegenen alten Hause, in das er in der Regel niemanden hineinlässt. Außer vielen seltenen Büchern besitzt er nun eine Anzahl zum Teil in gar sonderbaren Zeichen keiner bekannten Sprache geschriebener Manuskripte. Diese will er auf geschickte Weise kopieren lassen. Die Zeit der Arbeit ist täglich von 12 bis 6 Uhr. Von 3 bis 4 Uhr wird geruht und gegessen. Da er schon mit ein paar jungen Leuten vergeblich den Versuch gemacht hat, so hat er sich endlich an mich gewendet, ihm einen geschickten Zeichner zuzuweisen. Da habe ich an Sie gedacht, lieber Herr Anselmus, denn ich weiß, dass Sie sowohl sehr sauber schreiben, als auch mit der Feder sehr zierlich und rein zeichnen. Wollen Sie daher in dieser schlechten Zeit und bis zu Ihrer etwaigen Anstellung einen Speziestaler täglich verdienen und ein Geschenk obendrein? So bemühen Sie sich morgen Punkt 12 zu dem Herrn Archivarius, dessen Wohnung Ihnen bekannt sein wird. Aber hüten Sie sich ja vor jedem Tintenflecken. Fällt er auf die Abschrift, so müssen Sie ohne Gnade von vorn anfangen. Fällt er auf das Original, so ist der Herr Archivarius imstande, Sie zum Fenster hinauszuwerfen. Denn es ist ein zorniger Mann. Garstiger Zwischenfall. Ein Zusammenstoß mit Vexierbildern. Punkt 12. Heute scheint ein besonderer Glücksstern über mir zu walten. Alles ging glücklich vonstatten. Die Halsbinde saß gleich beim ersten Umknüpfen. Keine Naht platzte, keine Masche zerriss in den Strümpfen. Der Hut fiel nicht noch einmal in den Staub, als er schon sauber abgebürstet. Kurz, ich finde mich doch recht ansehnlich in meinem hechtgrauen Frack und meinen schwarzatlassenen Unterkleidern. Und da ist er ja auch, der große bronzene Türklopfer. Frisch zugegriffen also. Mut! Du Narr. Warum warst du ausgerannt, Narr? Himmel, das Äpfelweib vom Schwarzen Tor. Wo ist der Türpfosten? Ach, die Klingelschnur. Nein, sie senkt sich herab. Eine weiße, durchsichtige Riesenschlange. Umwindet mich. Drückt mich zusammen. Fester und fester ihre Gewinde schnürend. Das Knorben zermalmt Glieder. Nacken zerbröckeln. Mein Blut aus den Adern spritzt. Eindringend in den durchsichtigen Leib der Schlange. Und den Rotfarben. Töte mich. Was treiben Sie denn um des Himmels willen für tolles Zeug, lieber Herr Anselmus? Wo bin ich? Auf Ihrem dürftigen Bettlein, mein Freund. Ach, die Schlange erhob ihr Haupt und legte die lange, spitzige Zunge von glühendem Erz auf meine Brust. Da zerriss ein schneidender Schmerz jählings die Pulsader des Lebens. Und es vergingen mir die Gedanken. Unfug! Ich war eben durch die Straße gegangen, als Sie ganz von Sinnen vor der Haustür lagen und ein altes Weib, die ihren Kuchen und Äpfelkorb beiseite gesetzt, um Sie beschäftigt war. Ich habe sogleich eine Portiere herbeigerufen und Sie so nach Hause transportiert. Man mag von mir denken, was man will. Man mag mich für einen Narren halten oder nicht. Genug. An dem Türklopfer grinste mir das vermaledeite Gesicht der Hexe vom Schwarzen Tor entgegen. Und ein zweites Mal will ich nicht zu jenem Hause gehen. Denn nach meiner innigsten Überzeugung hat nur der Zufall mich, wo nicht vom Tode, doch von der Gefahr, wahnsinnig zu werden, befreit. Unfug abermals. Es kommt nur darauf an, Sie auf gute Art dem Archivarius Lindhorst bekannt zu machen. Und da der Registrator Heerbrand weiß, dass dieser beinahe jeden Abend ein gewisses bekanntes Kaffeehaus besucht, so lädt er Sie ein, jeden Abend so lange auf seine des Registrators Kosten in jenem Kaffeehause ein Glas Bier zu trinken und eine Pfeife zu rauchen, bis Sie auf diese oder jene Art dem Archivarius bekannt und mit ihm über das Geschäft des Abschreibens der Manuskripte einig worden. Das will ich auch gewiss, Herr Konrektor Paulmann, recht dankbarlich annehmen. Mystisches in behäbiger Tafelrunde. Der Geist schaute auf das Wasser. Da bewegte es sich und brauste in schäumenden Wogen und stürzte sich donnernd in die Abgründe. Ihre schwarzen Rachen aufsperrten, es gierig zu verschlingen. Wie triumphierende Sieger hoben die Granitfelsen ihre zackig gekrönten Häupter empor, das Tal schützend, bis es die Sonne in ihren mütterlichen Schoß nahm und es umfassend mit ihren Strahlen wie mit glühenden Armen pflegte und wärmte. Aber in der Mitte des Tals war ein schwarzer Hügel, der hob sich auf und nieder, wie die Brust des Menschen, wenn glühende Sehnsucht sie schwellt. Und als der reine Strahl den schwarzen Hügel berührte, da brach im Übermaß des Entzückens eine herrliche Feuerlilie hervor. Nun schritt ein glänzendes Leuchten in das Tal. Es war der Jüngling Phosphorus. Den sah die Feuerlilie und flehte von heißer, sehnsüchtiger Liebe befangen. Sei doch mein ewiglich, du schöner Jüngling. Da sprach der Jüngling Phosphorus. Die Sehnsucht, die jetzt dein ganzes Wesen wohltätig erwärmt, wird in 100 Strahlen zerspaltet, dich quälen und martern. Denn der Sinn wird die Sinne gebären. Und die höchste Wonne, die der Funke entzündet, den ich in dich hineinwerfe, ist der hoffnungslose Schmerz, in dem du untergehst, um aufs Neue fremdartig emporzukeimen. Dieser Funke ist der Gedanke. Und da küsste der Jüngling Phosphorus die Lilie, und wie vom Lichte durchstrahlt, loderte sie auf in Flammen, aus denen ein fremdes Wesen hervorbrach, das schnell dem Tale entfliehend im unendlichen Raume herumschwärmte, sich nicht kümmernd um die Gespielen der Jugend und um den geliebten Jüngling. Der klagte um die verlorene Geliebte, und die Granitfelsen neigten ihre Häupter teilnehmend vor dem Jammer des Jünglings. Aber einer öffnete seinen Schoß, und es kam ein schwarzer, geflügelter Drache herausgeflattert und sprach: Meine Brüder, die Metalle schlafen da drinnen, aber ich bin stets munter und wach und will dir helfen. Sich auf- und niederschwingend erhaschte endlich der Drache das Wesen, das der Lilie entsprossen, und umschloss es mit seinem Fittich. Da war es wieder die Lilie. Aber der bleibende Gedanke zerriss ihr Innerstes, und die Liebe zu dem Jüngling Phosphorus war ein schneidender Jammer. Der Jüngling Phosphorus legte eine glänzende Rüstung an, die in tausendfarbigen Strahlen spielte, und kämpfte mit dem Drachen, dessen Kräfte schwanden, der besiegt sich in der Tiefe der Erde verbarg. Die Lilie war befreit. Der Jüngling Phosphorus umschlang sie, voll glühenden Verlangens himmlischer Liebe. Und im hochjubelnden Hymnus huldigten ihr die Blumen, die Vögel, ja, selbst die hohen Granitfelsen als Königin des Tals. Erlauben Sie, das ist orientalischer Schwulst, werter Herr Archivarius. Und wir baten denn doch, Sie sollten, wie Sie sonst wohl zu tun pflegen, uns etwas aus Ihrem höchst merkwürdigen Leben, etwa von Ihren Reiseabenteuern, und zwar etwas Wahrhaftiges, erzählen. Nun, was denn? Das ist das Wahrhaftigste, was ich euch auftischen kann, ihr Leute. Denn ich stamme eben aus jenem Tale her. Und die Feuerlilie, die zuletzt als Königin herrschte, ist meine Urgroßmutter. Weshalb ich denn auch eigentlich ein Prinz bin. Ja, lacht nur. Recht herzlich. Hätte ich gewusst, dass euch die herrliche Liebesgeschichte, der auch ich meine Entstehung zu verdanken habe, so wenig gefallen würde, so hätte ich lieber manches Neue mitgeteilt, das mir mein Bruder beim gestrigen Besuch mitbrachte. Ei, wie das? Haben Sie denn einen Bruder, Herr Archivarius? Auch in königlichen Dienst? Oder vielleicht ein privatisierender Gelehrter? Nein. Er hat sich auf die schlechte Seite gelegt und ist unter die Drachen gegangen. Wie belieben Sie doch zu sagen, werte Archivarius, unter die Drachen? Unter die Drachen? Ja, unter den Drachen. Eigentlich war es Desperation. Sie wissen, meine Herren, dass mein Vater vor ganz kurzer Zeit starb. Es sind nur höchstens 385 Jahre her, weshalb ich auch noch Trauer trage. Wir zankten uns nun bei der Leiche meines Vaters über einen prächtigen Onyx, den durchaus mein Bruder haben wollte, der aber mir, dem Liebling, vermacht war. Bis der Selige, der die Geduld verlor, aufsprang und den bösen Bruder die Treppe hinunterwarf. Das wurmte meinen Bruder und er ging stehenden Fußes unter die Drachen. Jetzt hält er sich in einem Zypressenwalde dicht bei Tunis auf. Und dort hat er einen berühmten, mystischen Karfunkel zu bewachen, dem ein Teufelskerl von Nekromant, der ein Sommerlogis in Lappland bezogen, nachstellt. Weshalb er denn nur auf ein Viertelstündchen, wenn gerade der Nekromant im Garten seine Salamanderbeete besorgt abkommen kann, um mir in der Geschwindigkeit zu erzählen, was es Gutes Neues an den Quellen des Nils gibt. Nun, es ist spät geworden, Zeit wohl Hut und Stock zu nehmen und sich auf den Heimweg zu begeben. Geschätztester Herr geheimer Archivarius, hier kommen Sie, Anselmus. Hier ist der Student Anselmus, der ungemein geschickt im Schönschreiben und Zeichnen Ihre seltenen Manuskripte kopieren will. Das ist mir ganz ungemein lieb. Das ist ja ein ganz wunderlicher alter Mann. Wunderlicher alter Mann? Der Archivarius war heute einmal wieder in seiner besonderen Laune. Morgen ist er gewiss sanftmütig und spricht kein Wort. Sondern sieht in die Dampfwirbel seiner Pfeife. Oder liest Zeitungen. Man muss sich daran gar nicht kehren. Das ist auch wahr. Wer wird sich an so etwas kehren? Morgen gehe ich hin, Punkt 12 Uhr, und setzten sich 100 bronzierte Äpfelweiber dagegen. Der Dichter spricht. Wohl darf ich geradezu dich selbst, günstiger Hörer, fragen, ob du in deinem Leben nicht Stunden, ja Tage und Wochen hattest, in denen dir all dein gewöhnliches Tun und Treiben ein recht quälendes Missbehagen erregte und in denen dir alles, was dir sonst recht wichtig und wert in Sinn und Gedanken zu tragen vorkam, nun läppisch und nichtswürdig erschien. Du schlichst mit trübem Blick umher wie ein hoffnungslos Lebender und alles, was du die Menschen auf allerlei Weise im bunten Gewühl durcheinander treiben sahst, erregte dir keinen Schmerz und keine Freude, als gehörtest du nicht mehr dieser Welt an. Ist dir, günstiger Hörer, jemals so zumute gewesen? So kennst du selbst aus eigener Erfahrung den Zustand, in dem sich der Student Anselmus befand. Überhaupt wünschte ich, es wäre mir schon jetzt gelungen, dir, geneigter Hörer, den Studenten Anselmus recht lebhaft vor Augen zu bringen. Versuche es also, geneigter Hörer, in dem feenhaften Reiche voll herrlicher Wunder, die die höchste Wonne sowie das tiefste Entsetzen in gewaltigen Schlägen hervorrufen, ja, wo die ernste Göttin ihren Schleier lüftet, dass wir ihr Antlitz zu schauen wähnen. Aber ein Lächeln schimmert oft aus dem ernsten Blick. Und das ist der neckhafte Scherz, der in allerlei verwirrendem Zauber mit uns spielt. Ja, in diesem Reiche, dass uns der Geist so oft wenigstens im Traume aufschließt, versuche es, geneigter Hörer, die bekannten Gestalten, wie sie täglich, wie man zu sagen pflegt, im gemeinen Leben um dich herwandeln, wieder zu erkennen. Du wirst dann glauben, dass dir jenes herrliche Reich viel näher liege, als du sonst wohl meintest, welches ich nun eben recht herzlich wünsche. Und dir in der seltsamen Geschichte des Studenten Anselmus anzudeuten strebe. Bestimmung für ein unbestimmtes Sehnen.

Lassen Sie dem Anselmus doch nur Raum und Zeit, wertester Konrektor. Das ist ein kurioses Subjekt, aber es steckt viel in ihm. Und wenn ich sage viel, so heißt das ein geheimer Sekretär oder wohl gar ein Hofrat. Hofrat? Still, still. Ich weiß, was ich weiß. Hofrat? Guter Gott. Still, still. Sprechen wir uns übers Jahr. Wenn ich nur wüsste, ob der Anselmus mir wirklich gut ist. Aber hat er mir nicht jenen Abend, als wir über die Elbe fuhren, zweimal die Hand gedrückt und mit solchen ganz sonderbaren Blicken, die bis ins Herz drangen? Ja, ja, er ist mir wirklich gut. Und ich werde dann also Hofrätin sein? Aber dass sie mir nicht die Schüssel verdirbt, es ist des Herrn Hofrats Leibessen. Ach, und sehe sie nur, Köchin, die schönen, niedlichen Ohrringe, die hat mir der Herr Hofrat geschenkt. Nun, was soll denn das sein? Man hat ja Anfälle wie der Anselmus. Um Vergebung, wenn ich mich mehrere Tage nicht habe sehen lassen, denn ganz andere Tendenzen meines Lebens sind mir nun klar worden. Herrliche Aussichten, die sich mir geöffnet, die manche aber gar nicht zu schauen vermöchte. Oh, es ist auch bald 12 und ich muss dringend wieder fort. Darf ich Ihre Hand küssen, Mademoiselle Veronika? Bitte, haben Sie Nachsicht. Donnerschlag! Was ist denn in den Studiosus gefahren? Das war ja schon der Hofrat. Und er hat mir die Hand geküsst, ohne dabei auszugleiten oder mir auf den Fuß zu treten wie sonst. Er hat mir einen recht zärtlichen Blick zugeworfen. Er ist mir wohl in der Tat gut. Das ist ja alles recht dummes, ordinäres Zeug. Und noch dazu erlogen. Denn der Anselmus wird nimmermehr Hofrat. Und dein Mann, er liebt dich ja nicht, unerachtet du blaue Augen hast und einen schlanken Wuchs und eine feine Hand. Ach, es ist ja wahr. Er liebt mich nicht und ich werde nimmermehr Frau Hofrätin. Romanstreiche! Romanstreiche! Das fehlte noch. Er wird doch nicht dein Mann. Er wird doch nicht dein Mann. Er wird doch nicht dein Mann. Ach, was ist denn nur mit Kaffeekanne, Löffeln und Tellern? Ich werfe hier alles durcheinander, dass es klippert und klappert. Es ist hier am Orte eine alte Frau. Nicht so wie andere ihres Gelichters. Prophezeit sie aus Karten, gegossenem Blei oder aus dem Kaffeesatze, sondern nach gewissen Vorbereitungen, an denen die fragende Person teilnimmt, erscheint in einem hellpolierten Metallspiegel ein wunderliches Gemisch von allerlei Figuren und Gestalten, welche die Alte deutet und aus ihnen die Antwort auf die Frage schöpft. Jetzt ist es wohl gar noch der Ofen, der mir zu sprechen scheint, seinen Kachelaufsatz zu verlockender Gestalt, als der übel verschlossenen Eisentür knarren verheißungsvolles Wort. Frau Rauerin! Frau Rauerin! In einer entlegenen Straße vor dem Seetor wohnt sie, durchaus nur dienstags, mittwochs und freitags von 7 Uhr abends anzutreffen, dann aber die ganze Nacht hindurch bis zum Sonnenaufgang. Und gerne sieht sie, wenn man alleine kommt, die Frau Rauerin. Frau Rauerin. An der Schwelle und über die Schwelle. Der zweite entscheidende Schritt. stehe ich denn nicht vor des Archivarius Haus, nur um dich zu sehen, du holde, liebliche Serpentina. Narre, Narre, Narre! Hinein den Likör ins fatale Gesicht! Ja. Und da glättet und plättet es sich augenblicks zum glänzenden, kugelrunden Türklopfer. Mich, Herr Anselmus, dass Sie endlich Wort halten. Auch haben Sie ja nach meiner Vorschrift das bronzierte Äpfelweib glücklich überwunden. Kommen Sie mir nur nach, denn ich muss Sie ja doch wohl gleich ins Laboratorium führen. Hier, Herr Anselmus, geschwind den langen Flur hinauf und durch diese kleine Seitentür. Bücken in diesen Korridor und schnell nun, schnell über den Korridor in jenen Saal, dort vielmehr das Gewächshaus. Archivarius? Herr Archivarius, wo sind Sie geblieben? Ach, da steht nur ein riesenhafter Busch flammender Feuerlilien. Der flammende Lilienbusch, jetzt kommt er dahergeschritten, geradenwegs auf mich zu. Verzeihen Sie, werter Herr Anselmus, meinen blumichten Schlafrock. Und dass ich sie stehen ließ, aber vorübergehend sah ich nur nach meinem schönen Kaktus, der diese Nacht seine Blüten aufschließen wird. Aber wie gefällt Ihnen denn mein kleiner Hausgarten? Ach Gott, über alle Maßen schön ist es hier, geschätztester Herr Archivarius. Aber die bunten Vögel mokieren sich über meine Wenigkeit gar zu sehr. Was ist denn das für ein Gewäsche? Nehmen Sie es nicht übel, Herr Archivarius. Meine mutwilligen Buben sind einmal wieder recht ausgelassen. Aber der Herr Studiosus sind selbst daran schuld. Denn still da, still da. Ich kenne die Schelme. Aber er sollte sie besser in Zucht halten, mein Freund. Gehen wir weiter, Herr Anselmus. Merke, nimm wahr. Azurblaue Wände. Azurblaue Wände ringsum. Merke, merke, nimm wahr. Da treten goldbronzene Stämme hoher Palmbäume hervor. Merke und nimm wahr. Bis zur Decke gewölbt. Die kolossalen, wie funkelnde Smaragde, glänzenden Blätter. Merke, nimm wahr, nimm wahr. Drei aus dunkler Bronze gegossene ägyptische Löwen in der Mitte des Zimmers. Merke und nimm wahr. Auf ihnen ruhend. Merke eine Porphyrplatte. Nimm wahr. Und ein einfacher goldener Topf darauf, von dem niemand, der ihn erblickt, ihm nun gar nicht mehr die Augen wegwenden kann. Nicht wahr. Es ist doch, als spielten in tausend schimmernden Reflexen allerlei Gestalten auf dem strahlend polierten Golde. Ach, neben dem Holunderbusch. Merke, Serpentina! Serpentina! Was meinen Sie? Werter Herr Anselmus, ich glaube, Sie belieben, meine Tochter zu rufen. Die ist aber ganz auf der anderen Seite meines Hauses in ihrem Zimmer und hat soeben Klavierstunde. Kommen Sie nur weiter. Wo hat man wohl schon so hohe Bücherschränke gesehen und so viel Folianten? Folianten? Wo hat man das schon einmal gesehen? Und einen so großen Arbeitstisch und solch einen gepolsterten Lehnstuhl vor demselben? Wo hat man das wohl schon einmal gesehen? Nun sind wir an Ort und Stelle. Dieses ist Frau Dantz, ihr Arbeitszimmer. Ob sie künftig auch in dem anderen blauen Bibliothekssaal, in dem sie so plötzlich meiner Tochter Namen riefen, arbeiten werden, weiß ich noch nicht. Aber nun wünschte ich mich erst von ihrer Fähigkeit, die ihnen zugedachte Arbeit wirklich meinem Wunsch und Bedürfnis gemäß auszuführen, zu überzeugen. Mehr Katzen und anderes Gesindel. Wohnt hier nicht die Frau Rauerin? Ah, sieh da, Töchterchen, bist du schon hier. Komm herein. Herein. Still da, ihr Gesindel! Mit Verlaub, Mamsellchen. Ich weiß wohl, was du bei mir willst, mein Töchterchen. Was gilt es? Du möchtest erfahren, ob du den Anselmus heiraten wirst, wenn er Hofrat worden. Du hast mir ja alles gesagt zu Hause beim Papa, als die Kaffeekanne vor dir stand. Ich war ja die Kaffeekanne, die Teller, die Löffel, der Ofen. Hast du mich denn nicht gekannt? Töchterchen, höre. Lass ab. Lass ab von dem Anselmus. Das ist ein garstiger Mensch. Der hat meine Söhnlein ins Gesicht getreten, meine lieben Söhnlein, den Äpfelchen mit den roten Backen, die, wenn sie die Leute gekauft haben, ihnen wieder aus den Taschen in meine Körbe zurückrollen. Er hält's mit dem Alten. Er hat mir den verdammten Aurig Pigment ins Gesicht gegossen, dass ich beinahe darüber erblindet. Du kannst noch die Brandflecken sehen, Töchterchen. Lass ab von ihm, lass ab! Er liebt dich nicht, denn er liebt die goldgrüne Schlange. Er wird niemals Hofrat werden, weil er sich bei den Salamandern anstellen lassen. Und er will die grüne Schlange heiraten. Lass ab von ihm, lass ab! Alte, da ihr, wie es scheint, meine innigsten Gedanken wisset, so wäre es euch vielleicht ein leichtes gewesen, mir manches zu enthüllen, was mich jetzt quält und ängstigt. Aber nach euren albernen Verleumdungen des guten Anselmus mag ich von euch weiter nichts erfahren. Gute Nacht. Veronikchen, kennst du denn die alte Liese nicht mehr, die dich so oft auf den Armen getragen und gepflegt und gehätschelt? Aber... du bist es ja wahrhaftig, die Liese, meine alte Amme. Es mag dir alles wohl recht toll vorkommen, aber es ist leider so. Der Anselmus ist dem Archivarius Lindhorst in die Hände gefallen und er will ihn mit seiner Tochter verheiraten. Der Archivarius ist mein größter Feind. Er ist der weise Mann, aber ich bin die weise Frau. Es mag darum sein. Ich merke nun wohl, dass du den Anselmus recht lieb hast und ich will dir mit allen Kräften beistehen, dass du recht glücklich werden und fein ins Ehebett kommen sollst, wie du es wünschest. Aber sage mir um des Himmels willen, Liese... Still, Kind, still. Ich weiß, was du sagen willst. Ich bin das worden, was ich bin, weil ich es werden musste. Ich konnte nicht anders. Sag nur alles gerade heraus, Liese. Ich will ja alles tun. Denn ich liebe den Anselmus sehr. Nun also, ist's dir ernst, durch meine Kunst den Archivarius Lindhorst und die grüne Schlange zu überwinden? Ist's dir ernst, den Anselmus als Hofrat deinen Mann zu nennen? So schleiche dich in der künftigen Tag- und Nachtgleiche nachts um 11 Uhr aus des Vaters Hause und komm zu mir. Ich werde dann mit dir auf den Kreuzweg gehen, der unfern das Feld durchschneidet. Wir bereiten das Nötige und alles Wunderliche. Was du vielleicht erblicken wirst, soll ich nicht anfechten. Und nun, Töchterchen, gute Nacht. Der Papa wartet schon mit der Suppe. Kalligraphische Probe und dritter Schritt. Ich kann selbst die Schnelle und Leichtigkeit nicht begreifen, womit ich die krausen Züge der fremden Schrift nachzumalen vermag. Ich darf kaum mehr hineinblicken in das Original. Ja, es ist, als stünden schon wie in blasser Schrift die Zeichen auf dem Pergament. Und ich dürfe sie nur mit geübter Hand schwarz überziehen. Ich bin dir nahe. Nahe. Nahe. Ach. Ich helfe dir. Könntest du denn das vollbringen? Sei mutig. Wenn du sie nicht in Sinn und Gedanken trügest. Sei standhaft. Wenn du nicht an sie... an ihre Liebe glaubtest. Ich mühe mich mit dir, damit du mein werdest. Sechs Uhr. Und schon tritt der Archivarius Lindhorst ins Zimmer. Aber höher, würdevoller die ganze Gestalt. Den weiten Schlafrock wie ein Königsmantel in breiten Falten um Brust und Schultern, um die offene Stirn einen schmalen, goldenen Reif, scheint ja nicht mehr derselbe, sondern gar wohl ein Geisterfürst. Junger Mensch, junger Mensch, ich habe noch, ehe du es ahntest, all die geheimen Beziehungen erkannt, die dich an mein Liebstes, Heiligstes fesseln. Serpentina liebt dich. Und ein seltsames Geschick, dessen verhängnisvollen Faden feindliche Mächte spannen, ist erfüllt, wenn sie dein wird. Und wenn als notwendige Mitgift den goldenen Topf erhältst, der ja Eigentum ist. Aber nur dem Kampfe entspricht dein Glück im höheren Leben. Feindliche Prinzipien fallen dich an und nur die innere Kraft, mit der du den Anfechtungen widerstehst, kann dich retten von Schmach und Verderben. Indem du hier arbeitest, überstehst du deine Lehrzeit. Glauben und Erkenntnis führen dich zum nahen Ziele. Wenn du festhältst an dem, was du beginnen musstest, trage sie recht getreulich im Gemüte. Sie, die dich liebt, und du wirst die herrlichen Wunder des goldenen Topfs schauen und glücklich sein immer da. Gehab dich wohl, der Archivarius Lindhorst erwartet dich morgen um 12 Uhr in deinem Kabinett. Gehab dich wohl! Ei, werter Herr Anselmus, worüber sinnen Sie denn so? Was gilt's? Das Arabische geht Ihnen nicht aus dem Kopf? Grüßen Sie doch den Herrn Konrektor Paulmann, wenn Sie etwa zu ihm gehen. Und kommen Sie morgen Punkt 12 Uhr wieder. Das Honorar für heute steckt bereits in Ihrer rechten Westentasche. Wirklich? Ein blanker Speziestaler. Was aus dem allen werden wird, weiß ich nicht. Umfängt mich aber auch nur ein toller Wahn und Spuk. So lebt und webt doch in meinem Innern die liebliche Serpentina. Und ich will, ehe ich von ihr lasse, lieber untergehen, ganz und gar. Denn ich weiß doch, dass der Gedanke in mir ewig ist. Und kein feindliches Prinzip kann ihn vernichten. Aber ist der Gedanke denn was anderes als Serpentinas Liebe? Rembrandt und Höllenbreughel. Nun ist es doch wohl Zeit, sich zur Ruhe zu begeben. Jawohl, denn es schlug längst 10 Uhr. Was für ein Unwetter. Was ein Unwetter. Ach, da ist es wohl seinem warmen Bette. Nun, gute Nacht denn. Rasch in den Mantel und fort. Anselmus. Ach, Anselmus. Mein Anselmus. Lise. Lise. So wollen wir denn gehen und tun und treiben, was ziemlich ist und gedeiht in der Nacht, die dem Werke günstig. Leuchte! Blitz, mein Junge! Alles vollbracht werden und es mag geschehen, was da will. Recht so, mein Töchterchen. Bleib fein standhaft und ich schenke dir was Schönes und den Anselmus obendrein. Nun sind wir an Ort und Stelle. Flink ein Loch in die Erde. Kohlen hinein. Den Dreifuß darüber. Den Kessel darauf. Was meinst du wohl, Töchterchen, was das ist, das ich da aus dem Korb genommen? Blumen, Metalle, Kräuter, Tiere. Och, du Schäfchen! Wie die Massen bald brausen und sieden. Jetzt, Mädchen! Eine Haarlocke vom Kopfwirbel geschnitten und hinein. So wie der kleine Ring, den du so lange getragen, in den Kessel. In den Kessel damit. Der Dichter spricht. Ich wollte, dass du, günstiger Hörer, am 23. September auf der Reise nach Dresden begriffen gewesen wärest. Vergebens suchte man, als der späte Abend hereinbrach, dich auf der letzten Station aufzuhalten. Der freundliche Wirt stellte dir vor, es stürme und regne doch gar zu sehr. Und überhaupt sei es auch nicht geheuer, in der Äquinoxialnacht so ins Dunkle hineinzufahren. Aber du achtetest dessen nicht, zahltest dem Postillon ein gutes Trinkgeld und hofftest, bis spätestens 1 Uhr in Dresden zu sein. Wie du nun so in der Finsternis daherfährst, siehst du plötzlich in der Ferne ein ganz seltsam flackerndes Leuchten. Näher gekommen, erblickst du einen Feuerreif. Gerade durch das Feuer geht der Weg. Aber die Pferde prusten und stampfen und bäumen sich. Der Postillon flucht und betet und peitscht auf die Pferde hinein. Sie gehen nicht von der Stelle. Unwillkürlich springst du aus dem Wagen und rennst einige Schritte vorwärts. Nun siehst du deutlich das schlanke, holde Mädchen, das im weißen, dünnen Nachtgewande bei dem Kessel kniet, unbeweglich wie ein Marmorbild. Ihr gegenüber sitzt auf dem Boden niedergekauert ein langes, hageres, kupfergelbes Weib mit spitzer Habichtsnase und funkelnden Katzenaugen. Und rührend im Höllensud lacht es und ruft mit krächzender Stimme durch den brausenden, tosenden Sturm. Ich glaube wohl, dass dir, günstiger Hörer, kenntest du auch sonst keine Furcht und Scheu, sich doch bei dem Anblick dieses Rembrandtschen oder Höllenbreugelschen Gemäldes, das nun ins Leben getreten, vor Grausen die Haare auf dem Kopf gesträubt hätten. Oder war es dir gar, als seiest du selbst der Schutzengel, einer, zu denen das zum Tode geängstigte Mädchen flehte? Ja, als müsstest du nur gleich dein Taschenpistol hervorziehen und die Alte ohne weiteres totschießen. Laut schriest du also auf, hey da, oder was gibt es dorten? Oder was treibt ihr da? Der Postillion stieß schmetternd in sein Horn, die Alte kugelte um in ihren Sud hinein und alles war mit einem Mal verschwunden. In dickem Qualm. Nun, weder du, günstiger Hörer, noch sonst jemand fuhr oder ging aber am 23. September in der stürmischen, den Hexenkünsten günstigen Nacht des Weges. Und Veronika musste ausharren am Kessel in tödlicher Angst. Bis das Werk der Vollendung nahe. Abschluss des finsteren Gemäldes. Veronika, mein Kind, mein Liebchen, schau hinein in den Grund. Was siehst du denn? Was siehst du denn? Ach, der Anselmus. Der Anselmus. Vollendet ist das Werk. Dank dir, Kater, mein Junge, hast Wache gehalten. Hol! Er kommt! Beiß ihn tot! Beiß ihn tot! Ja, Geschimpel! Nun ist's aus! Nun ist's aus! Du Haus! Aber sag mir nur, Schwester, was dir ist? Da stehe ich nun schon eine Stunde oder länger vor dir und du liegst wie in der Fieberhitze besinnungslos da und stöhnest und ächzest, dass uns Angst und Bange wird. Der Vater ist deinetwegen heute nicht in die Klasse gegangen und wird gleich mit dem Herrn Doktor hereinkommen. So war denn wohl alles nur ein ängstlicher Traum, der mich gequält hat. Sieh nur, Schwester, wie es deinem Mantel ergangen ist. Da hat der Sturm in der Nacht das Fenster aufgerissen und den Stuhl, auf dem der Mantel lag, umgeworfen. Da hat es nun wohl hineingeregnet, denn der Mantel ist ganz nass. So ist also doch alles Wahrheit. Ach, und was drückt mich so hart auf der Brust? Ein kleiner, runder, hellpolierter Metallspiegel. Das ist ein Geschenk der Alten. Da ist ja der Anselmus leibhaftig darinnen. Und er sitzt in einem hohen, seltsam ausstaffierten Zimmer und schreibt emsig. Herr Anselmus, schauen Sie doch um sich. Ich bin ja da. Ach, sind Sie es, liebe Mademoiselle Paulmann? Aber warum belieben Sie sich denn zuweilen, als ein Schlänglein zu gebärden? Oh, du dummer Spiegel. Dummer Spiegel. Sieh nur, mein Kind, alles wird schon gut. Da ist auch der Doktor Eckstein. Ihren Puls bitte, Mademoiselle. Nun, Herr Doktor? Ei. Von Salamandern, Runkelrüben und einer schwarzen Feder. Heute kommen Sie nur hier herein, werter Anselmus, denn wir müssen in das Zimmer, wo Bogovo Tod Gitas, Meister unserer Warten. Merke, nimm wahr. Zur blaue Wende. Merke, Wende. Der hohen Palmbäume, goldbronzene Stämme. Merke, bis zur Decke gewölbt. Ihre kolossalen, smaragdenen Blätter. Merke, nimm wahr. Lieber Herr Anselmus, Sie haben nun schon manches Manuskript schnell und richtig zu meiner großen Zufriedenheit kopiert. Sie haben sich mein Zutrauen erworben. Das Wichtigste bleibt aber noch zu tun übrig. Und das ist das Abschreiben oder vielmehr Nachmalen gewisser in besonderen Zeichen geschriebener Werke, die ich hier in diesem Zimmer aufbewahre und die nur an Ort und Stelle kopiert werden können. Sie werden daher künftig hier arbeiten. Aber ich muss Ihnen die größte Vorsicht und Aufmerksamkeit empfehlen. Ein falscher Strich oder, was der Himmel verhüten möge, ein Tintenfleck auf das Original gespritzt, stürzt Sie ins Unglück. Fast glaubte ich schon, alle Wunder einer höheren Welt, die mich sonst mit Staunen, ja mit Grausen erfüllt, begriffen zu haben. Aber bei dem Anblick der vielen Pünktchen, Striche und Züge und Schnörkel, die bald Pflanzen, bald Moose, bald Tiergestalten darzustellen scheinen, will mir doch schier der Mut sinken. Mut gefasst, junger Mensch! Hast du bewährten Glauben und wahre Liebe, so hilft dir Serpentina. Bald fühle ich, wie aus dem Innersten heraus, dass die Zeichen, die die Überschrift der Pergamentrolle bilden, nichts anderes bedeuten können als die Worte von der Vermählung des Salamanders mit der grünen Schlange. Anselmus, lieber Anselmus. Holde Serpentina. Ah. Mir ist, als sei ich von deiner lieblichen Gestalt so ganz und gar umschlungen und umwunden, dass ich mich nur mit ihr regen und bewegen kann. Und als sei es nur der Schlag deines Pulses, der durch meine Fibern und Nerven zittert. Lieber Anselmus, nun bist du bald ganz mein. Durch deinen Glauben, durch deine Liebe erringst du mich. Und ich bringe dir den goldenen Topf, der uns beide beglückt, immer da. Ich spüre den Hauch, der von deinen Lippen strömt. Fühle die elektrische Wärme deines Körpers. Holde Serpentina, nur du bist mein Leben. Nicht eher will ich dich verlassen heute, als bis ich alles erzählt habe, was du in deiner Liebe zu mir begreifen kannst. Wisse also, Geliebter, dass mein Vater, der Salamander, einst von heißer Liebe zu einer schönen Schlange ergriffen wurde. Und er bat den mächtigen Geisterfürsten Phosphorus, der seit uralter Zeit in dem Wunderlande Atlantis herrschte, vermähle mich mit der Geliebten, denn sie soll mein Eigen sein, immer da. Törichter, was verlangst du? Sprach der Geisterfürst. Wisse, dass einst die Lilie, Mutter deiner grünen Schlange, meine Geliebte war und mit mir herrschte. Aber der Funke, den ich in sie warf, drohte sie zu vernichten. Und nur der Sieg über den schwarzen Drachen, den jetzt die Erdgeister in Ketten gebunden halten, gab der Lilie Kraft genug, den Funken in sich zu schließen und zu bewahren. Aber wenn du die grüne Schlange umarmst, wird deine Glut den Körper verzehren und ein neues Wesen schnell emporkeimend sich dir entschwingen. Der Salamander achtete der Warnung des Geisterfürsten nicht. Voll glühenden Verlangens schloss er die grüne Schlange in seine Arme. Sie zerfiel in Asche. Und ein geflügeltes Wesen, aus der Asche geboren, rauschte fort durch die Lüfte. Da ergriff den Salamander der Wahnsinn der Verzweiflung und er rannte, Feuer und Flammen sprühend durch den Garten und verheerte ihn in wilder Wut. Der hocherzürnte Geisterfürst erfasste im Grimm den Salamander und sprach: Ausgeraset hat dein Feuer. Erloschen sind deine Flammen, erblinde deine Strahlen, sinke hinab zu den Erdgeistern. Erst in der unglücklichen Zeit, wenn die Sprache der Natur dem entarteten Geschlecht der Menschen nicht mehr verständlich sein wird, erst in dieser unglücklichen Zeit entzünde sich dein Feuerstoff aufs Neue. Doch nur zum Menschen keimt er empor und muss ganz eingehend in das dürftige Leben dessen Bedrängnisse ertragen. Dennoch wirst du in heiliger Harmonie mit der ganzen Natur leben, ihre Wunder verstehen und die Macht der verbrüderten Geister sei dir zu Gebote. In einem Lilienbusch findest du dann die grüne Schlange wieder und die Frucht deiner Vermählung mit ihr sind drei Töchter, die den Menschen in der Gestalt der Mutter erscheinen. Zur Frühlingszeit sollen sie sich in den dunklen Holunderbusch hängen und ihre lieblichen Kristallstimmen ertönen lassen. Findet sich dann, in der dürftigen, armseligen Zeit der inneren Verstocktheit, für jede der drei ein Jüngling mit kindlich-poetischem Gemüt, in dem ihr Gesang den Glauben an die Wunder der Natur, ja, an seine eigene Existenz in diesen Wundern, glutvoll und lebendig entzündet, bis er sich in Liebe vermählt. So bist du erlöst. Du darfst deine lästige Bürde abwerfen und zu deinen Brüdern, den Salamandern, gehen. Als Geschenk aber erhält jede deiner Töchter von mir einen Topf vom schönsten Metall, das ich besitze. Den poliere ich mit Strahlen, die ich dem Diamant entnommen. In seinem Glanze soll sich unser wundervolles Reich, wie es jetzt im Einklang mit der ganzen Natur besteht, in blendendem, herrlichem Widerschein abspiegeln. Aus seinem Innern aber in dem Augenblick der Vermählung eine Feuerlilie entsprießen, deren ewige Blüte den bewährt befundenen Jüngling süß duftend umfängt. Bald wird er dann ihre Sprache, die Wunder unseres Reichs, verstehen und selbst mit der Geliebten in Atlantis wohnen. Doch Anselmus, verhehlen darf ich dir nicht, dass im Kampf mit den Salamandern und Erdgeistern sich der schwarze Drache loswand und durch die Lüfte davonbrauste. Der Liebe einer aus seinem Fittich herabgestäubten Feder zu einer Runkelrübe verdankt ein altes Weib ihr Dasein. Nimm dich vor dieser Alten in Acht, lieber Anselmus. Sie ist dir Feind, weil du schon manchen ihrer bösen Zauber vernichtet. Halte treu, treu, treu an mir. Bald bist du am Ziel. Oh, meine Serpentina! Wie sollte ich denn nur von dir lassen können? Wie sollte ich dich nicht lieben? Ewiglich. Es schlägt 6 Uhr. Ach, was der Archivarius wohl sagen wird? Ich habe ja nicht das Mindeste kopiert. Wie ich sehe, haben Sie die Abschrift des geheimnisvollen Manuskripts glücklich und ganz vollendet beendigt. Das dachte ich wohl. Nun, hier ist der Speziestaler Herr Anselmus. Gehaben Sie sich wohl. Und bis morgen Punkt 12 vergessen Sie mir das ja nicht. Allerhand Wirrnis. Ei, ei, wird es der Herr Anselmus? Amize, Amize! Wo um des Himmels willen stecken Sie denn? Sie lassen sich ja gar nicht mehr sehen. Wissen Sie wohl, dass sich Veronika recht nach Ihnen sehnt? Nun, kommen Sie nur. Sie wollten ja doch zu mir. Nun, warum so geputzt, Töchterchen? Hat man den Besuch erwartet? Aber hier bringe ich den Herrn Anselmus. Guten Morgen, Mademoiselle. Oh, das Nähkästchen. Lassen Sie nur. Nein, nein. Ach, was für ein hübsches Spiegelchen. Nicht wahr? Der Archivarius Serpentina. Die grüne Schlange. Veronika. Ja. Ja, es ist Veronika. Ich schaue gerade in ihre blauen Augen hinein. Und wie sie in Liebe und Sehnsucht erstrahlen. Ach, du hast mich ja geküsst. Oh, ich Glücklicher. Was ich bislang nur träumte, wird mir jetzt wirklich und in der Tat zuteil. Und willst du mich denn wahrhaftig heiraten, wenn du Hofrat worden? Allerdings. Nun, werteste Herr Anselmus, heute lasse ich Sie nicht fort. Sie nehmen vorlieb bei mir mit einer Suppe und nachher bereitet uns Veronika einen köstlichen Kaffee, den wir mit dem Registrator Heerbrand, welcher herzukommen versprochen, genießen. Ach, bester Herr Konrektor, wissen Sie denn nicht, dass ich zum Archivarius Lindhorst muss, des Abschreibens wegen? Schauen Sie, Amize. Da, auf meine Uhr. 12:30. Arak, Zitronen und Zucker. So lob ich mir den Punsch. Es ist der Geist des Getränks, der einem zu Kopfe steigt. Noch ein Glas, Anselmus? Serpentina. Veronika. Ein wunderlicher alter Mann. Aus dem niemand klug wird, bleibt er doch der Archivarius Lindhorst. Nun, ihr so Lieben, stoßen Sie an, Herr Anselmus. Das kommt daher, verehrungswürdiger Herr Registrator, weil der Herr Archivarius Lindhorst eigentlich ein Salamander ist, der den Garten des Geisterfürsten Phosphorus in Zorn verwüstete, weil ihm die grüne Schlange davongeflogen ist. Wie, was? Ja, deshalb muss er nun königlicher Archivarius sein und hier in Dresden mit seinen drei Töchtern wirtschaften, die aber weiter nichts sind als kleine goldgrüne Schlänglein, die sich in Holunderbüschen sonnen, verführerisch singen und die jungen Leute verlocken wie die Sirenen. Herr Anselmus, rappelt's Ihnen im Kopfe. Was um des Himmels willen schwatzen Sie für ungewaschenes Zeug? Er hat recht. Der Kerl, der Archivarius, ist ein verfluchter Salamander. Ja, du hast recht, Brüderchen Anselmus. Und wer's nicht glaubt, ist ein Feind. Registrator. Sind Sie rasend, Herr Studiosus, Herr Studiosus? Was richten Sie denn nun wieder an? Ach, Sie sind auch weiter nichts als ein Vogel. Ein Schuhu, der die Toupets frisiert, Herr Konrektor. Was? Ich? Ein Vogel? Ein Schuhu? Ein Friseur? Herr, Sie sind toll. Toll. Aber die Alte kommt ihm über den Hals. Ja, die Alte ist mächtig, unerachtet sie nur von niederer Herkunft. Denn ihr Papa ist nichts als ein lumpichter Flederwisch und ihre Mama eine schnöde Runkelrübe. Aber ihre meiste Kraft verdankt sie allerlei feindlichen Kreaturen, giftigen Kanaillen, von denen sie umgeben. Das ist eine abscheuliche Verleumdung. Die alte Lise ist eine weise Frau und der schwarze Kater keine feindliche Kreatur, sondern ein gebildeter junger Mann von feinen Sitten. Kann der Salamander fressen, ohne sich den Bart zu verschwängen und elendiglich draufzugehen? Nein, nein, nein, nun und nimmermehr wird er das können. Und die grüne Schlange liebt mich, denn ich bin ein kindlich-poetisches Gemüt und habe Serpentinas Augen geschaut. Die wird er der Kater auskratzen. Salamander, Salamander bezwingt sie alle, alle. Aber bin ich in einem Tollhause? Bin ich selbst toll? Was schwatze ich denn für wahnsinniges Zeug? Ja, ich bin auch toll. Wie war Salamander? Wer die Alte? Zerbrech den Metallspiegel, hack dem Kater die Augen klein aus. Ehoi, ehoi, ehoi. Salamander. Ei, schönen guten Abend. Hier finde ich ja wohl den Studiosus, Herrn Anselmus. Großartigste Empfehlung vom Herrn Archivarius Lindhorst. Und er habe heute vergebens auf den Herrn Anselmus gewartet. Aber morgen lasse er schönstens bitten, ja nicht die gewohnte Stunde zu versäumen. Gute Nacht. Gute Nacht, Anselmus. Mein lieber Freund. Ein Tintenklecks und dessen Folgen. Aber was ist nur mit dem schönen Garten des Archivarius Lindhorst geschehen? Nichts als gewöhnliche Scherbenpflanzen. Allerlei Geranien, Myrtenstöcke und dergleichen. Und statt der glänzenden bunten Vögel flattern nur einige Sperlinge hin und her. Blaue Zimmer kam mir auch ganz anders vor. Dies grelle Blau. Die unnatürlichen goldenen Stämme der Palmbäume. Die unförmlichen blinkenden Blätter. Wie hatte mir das nur einen Augenblick gefallen können? Nun, wie hat Ihnen gestern der Punsch geschmeckt, werter Anselmus? Ach, gewiss hat Ihnen der Papagei... Ei, ich war ja selbst in der Gesellschaft. Haben Sie mich denn nicht gesehen? Aber bei dem tollen Unwesen, das ihr triebt, wäre ich beinahe beschädigt worden. Denn ich saß eben in dem Augenblicke noch in der Terrine, als der Registrator Herr Brandt danach griff, um sie gegen die Decke zu schleudern, und musste mich schnell in des Konrektors Pfeifenkopf retirieren. Nun, adieu, Herr Anselmus. Seien Sie fleißig. Auch für den gestrigen, versäumten Tag zahle ich den Speziestaler, da Sie bisher so wacker gearbeitet. Wie kann der Archivarius nur solch tolles Zeug faseln? An die Arbeit also. Aber sonderbar. Das Pergament, bei näherem Überblick, scheint nur ein bunt geaderter Marmor. Oder ein mit Moosen durchsprenkelter Stein. Und was ist denn mit der Feder? Die Tinte will durchaus nicht fließen. Verdammte Feder! Wart nur, ich will dich schon ausspritzen! Oh Himmel! Ein großer Klecks auf dem ausgebreiteten Original! Der Dichter spricht. Mit Recht darf ich zweifeln, dass du, günstiger Hörer, jemals in einer gläsernen Flasche verschlossen gewesen sein solltest. Hast du aber dergleichen auch nie geträumt, so schließt dich deine rege Fantasie, mir und dem Anselmus zu gefallen, wohl auf einige Augenblicke in das Kristall ein. Du bist von blendendem Glanze dicht umflossen. Alle Gegenstände ringsumher erscheinen dir von strahlenden Regenbogenfarben erleuchtet und umgeben. Alles zittert und wankt und dröhnt im Schimmer. Du schwimmst, regungs- und bewegungslos, wie in einem festgefrorenen Äther, der dich einpresst, sodass der Geist vergebens dem toten Körper gebietet. Mehr und mehr zehrt jeder Atemzug die Lüftchen weg, die im engen Raum noch auf und nieder walten. Deine Pulsadern schwellen auf und von grässlicher Angst durchschnitten zuckt jeder Nerv, im Todeskampfe blutend. Habe Mitleid, günstiger Hörer, mit dem Studenten Anselmus, den dieser namenlose Marter in seinem gläsernen Gefängnisse ergriff. Er konnte kein Glied regen, aber seine Gedanken schlugen an das Glas, ihn im misstönenden Klange betäubend. Und er vernahm statt der Worte, die der Geist sonst aus dem Innern gesprochen, nur das dumpfe Brausen des Wahnsinns. Schlacht im Bibliothekzimmer und Befreiung des Studenten Anselmus. Oh, Serpentina! Serpentina! Rette mich von dieser Höllenqual! Bin ich denn nicht an meinem Elende lediglich selbst schuld? Habe ich nicht schnöde Zweifel gegen dich gehegt? Habe ich nicht den Glauben verloren? Und mit ihm alles, alles, was mich hoch beglücken sollte. Ach, nur ein einziges Mal möchte ich dich sehen, deine holde, süße Stimme hören. Liebliche Serpentina! Hey, Kindchen, musst du nun ausharren? ins Kristall! Nun dein Fall! Hab ich's dir nicht längst vorausgesagt? Du verdammtes Hexenweib, du bist schuld an allem! Aber der Salamander wird dich treffen, wie schnell der Ruckelrübe! Hoho! Nur nicht so stolz! Aus dem Kristall kommst du nun einmal nicht, wenn ich dir nicht helfe. Aber meine Frau Gevatterin, die Ratte, die soll das Brett entzwei nagen, auf dem du stehst. Dann purzelst du hinunter und ich fang dich auf in der Schürze und trage dich flugs zu Mamsell Veronika. Die musst du heiraten, wenn du Hofrat worden. Lass ab von mir, Satans Geburt! Nie will ich Hofrat werden, nie die Veronika schauen, die mich durch dich zum Bösen verlockt. Kann die grüne Schlange nicht mein werden, so will ich untergehen in Sehnsucht und Schmerz. Hebe dich weg! Hebe dich weg! So sitze denn und verderbe! Aber nun ist Zeit, ans Werk zu gehen, denn mein Geschäft hier ist noch von anderer Art. Komm, Kater, auf! Unser sei der goldene Topf! Raub! Raub! Rettet! Rettet! Du verfluchtes Kristall! Willst du wohl nachgeben? Und sollt mir Nerven und Adern zerspringen? Ich will dich schon brechen! Glück auf! Glück auf! Söhnlein! Der goldene Topf! Hei! Heigesinde! Toller Spuk! Hexenwerk! Hierher! Frisch! Frisch raus! Fisch aus! Fisch aus! Drauf und dran! Kater! Mein Junge! Einen flammenden Lilienmantel über dich! Erde! Schmeiß ich nach dir aus dem goldenen Topf! Erde! Erde! Erde! Ein Mantel, ein Mantel. Oh, ich brenne, brenne, verbrenne. Hei, hei, Sieg dem Salamander. Gerettet! Gerettet! Verehrter Herr Archivarius, hier bringe ich den überwundenen Feind. Vom schwarzen Kater ist nur dies Haar übrig geblieben, das ich im Schnabel trage. Sehr gut, mein Lieber. Hier liegt auch meine überwundene Feindin, verkohlt als Runkelrübe. Besorgen Sie gütigst nunmehr das Übrige. Noch heute erhalten Sie als ein kleines Douceur 6 Kokosnüsse und eine neue Brille, da, wie ich sehe, der Kater Ihnen die Gläser schändlich zerbrochen. Lebenslang der Ihrige, verehrungswürdiger Freund und Gönner! Gloria! Victoria! Gloria! Victoria! Serpentina! Serpentina! Anselmus, nicht du, sondern nur ein feindliches Prinzip, das zerstörend in dein Inneres zu dringen und dich mit dir selbst zu entzweien trachtete, war schuld an deinem Unglauben. Du hast deine Treue bewährt. Sei frei und glücklich. Anselmus.

Der Glaube an dich, die Liebe, hat mir das Innerste der Natur erschlossen. Ja, ich Hochbeglückte habe das Höchste erkannt. Ich muss dich lieben, ewiglich, o Serpentina. Nimmer verbleichen die goldenen Strahlen der Lilie. Denn wie Glaube und Liebe ist ewig die Erkenntnis. Ach, glücklicher Anselmus, der du die Bürde des alltäglichen Lebens abgeworfen. Ich, Armer, aber bald, ja in wenigen Minuten, bin ich wieder in mein Dachstübchen versetzt. Und die Armseligkeiten des bedürftigen Lebens befangen meinen Sinn. Und mein Blick ist von tausend Unheil wie von dickem Nebel umhüllt, dass ich wohl niemals die Lilie schauen werde. Still, still, Verehrter, klagen Sie nicht so. Waren Sie nicht eben selbst in Atlantis? Und haben Sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besitztum Ihres innern Sinns? Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiefstes Geheimnis der Natur offenbaret? Im Übrigen, wer sagt denn, dass Sie mir nicht helfen könnten, meine beiden noch ledigen Töchter an den Mann zu bringen? Denn vielleicht fällt doch ein Funke aus Ihrer Erzählung in dieses oder jenes Jünglings Brust und entzündet ihm die Sehnsucht nach der grünen Schlange, welche er dann in dem Holunderbusch am Himmelfahrtstage sucht und findet. Sie hörten E.T.A. Hoffmanns Goldener Topf, ein romantisches Fantasiestück von Heinz von Kramer. Die Personen und ihre Sprecher waren der Dichter Ernst Jacobi, der Student Anselmus Daniel Castura, Konrektor Paulmann Karl Lange, Veronika, seine Tochter, Evelyn Pielmeier, Registrator Heerbrand Ernst Otto Fuhrmann, Archivarius Lindhorst Peter Leek, Serpentina, seine Tochter Margret Karls, das alte Weib Grete Wurm und viele andere. Vokalisen Christine Komp, Musik und Regie Heinz von Kramer. Eine Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1985.